der Wohlstand bringt. Gesteh mir offen, wie nimmst du diesen Vorschlag auf?« Der Schlingel, ohne lang zu schwanken, erklärte schmunzelnd sich bereit. Die Mutter schwamm in Seligkeit, hieß ihn tausendmal bedanken und zweifelte nicht länger dran. Der unbekannte Biedermann, der gleich ein ganzes Warenlager dem Sohn zu schenken sich erbot, sei niemand anderes als ihr Schwager. Am nächsten Tag ums Morgenrot erschien der neue Oheim wieder, nahm seinen lieben Neffen mit, ging mit ihm zur Seite Schritt für Schritt in den Basaren auf und nieder, hielt an vor einem Kleiderstand und bat ihm aus dem dichten Schwalle sich auszusuchen ein Gewand, das ihm besonders gut gefalle. Freigebig kaufte ihm dazu noch Turban, Gürtel, Strümpf und Schuh, bis von dem Scheitel zu den Zehen einem Prinzen glich. »Du sollst nun alle Tage mich begleiten beim Spazierengehen«, sprach sein Beschützer großmutvoll, »den freien Blick und Welterfahrung braucht, wer ein Kaufmann werden soll. Dem Geist wird mühelos die Nahrung geboten, die er bedarf, wenn klar das Auge sieht und scharf. Einsaugen wirst auf unseren Gängen die Bildung du wie Luft und Licht und läufst bei solchem Unterricht niemals Gefahr, dich anzustrengen.« Gesagt, getan, sie gingen beide von jetzt ab täglich durch die Stadt, und Aladdin in neuem Kleide, stolz wie ein Pfau, ward nimmer satt, sich wissbegierig anzusehen, was ihm sein guter Oheim zeigte. Sie wandelten durch weit verzweigte Gewölbe, Hallen und Moscheen, betrachteten im schönsten Laden der Straßen emsiges Gewühl, die Brunnen daraus erquicke kühl, das Wasser schoss in Silberfäden, von hohen Palmen überschattet, und drangen durch ein Gittertor, wo freier Zutritt war gestattet, zum Prachtpalast des Sultans vor. Auch pilgerten sie manchen Tag, die Glieder doppelt rüstig regend, hinaus in die begrünte Gegend, bis fern die Stadt im Rücken lag, und zu den Gärten sie gelangten, drin im üppigen Gerank die wundersamsten Blumen prangten, umspielt von Teichen spiegelblank. Ende von Kapitel 1, gelesen von Ellie, September 2011.